Abschnitt 4 aus Nicholas Nickleby, Band 1 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Viertes Kapitel. Nicholas und sein Oheim machen, um ohne Zeitverlust das Glück zu erhaschen, Mr. Wackford Squeers, dem Schulherrn aus Yorkshire, ihre Aufwartung. Mr. Squeers Erscheinung war keine einnehmende. Er hatte nur ein Auge und das gemeine Vorurteil erklärt sich zugunsten von Zweien. Das Auge, das er besaß, war ohne Frage nützlich, aber ebenso unzweifelhaft keine Zierde, denn es war grün, grau und ungestalt. Die Seite seines Gesichtes, auf welcher das blinde Auge sich befand, war in unzählige Runzeln und Falten gezogen, was ihm ein sehr übles Aussehen gab, besonders wenn er lächelte. Sein Gesichtsausdruck grenzte dann dicht an das Spitzbübische. Sein glänzendes Haar lag ihm glatt auf dem Kopfe, ausgenommen über der niedrigen, vordrängenden Stirn, wo es steif in die Höhe stand. Ein Ensemble, das mit seiner rauen Stimme und seinem linkischen und bäurischen Wesen in vortrefflichem Einklange stand. Er war 52 Jahre alt und ein wenig unter Mittelgröße, trug ein weißes Halstuch mit langen Zipfeln und einen schwarzen schulmeisterlichen Anzug. Indes waren seine Rockärmel viel zu lang und seine Beinkleider viel zu kurz, so dass es jedermann vorkam, als fühlte sich Mr. Squeers in seinen Kleidern gar nicht bequem und wäre stets in Verwunderung zu bemerken, dass er so respektabel aussähe. Mr. Squeers verweilte in einem Verschlage des Gastzimmers im Mohrenkopfe nahe beim Kamine. In einem Winkel des Verschlags stand ein sehr kleiner Koffer, auf welchem ein noch kleinerer Knabe mit in der Luft baumelnden Beinen saß, der den Kopf ganz zwischen die Schultern gezogen, die Hände auf die Knie gelegt und von Zeit zu Zeit sehr furchtsam zu dem Schulherrn emporblickte. »Halb vier«, murmelte Mr. Squeers mürrisch auf die Gastzimmeruhr blickend. »Es wird heute niemand mehr kommen.« Die Betrachtung flößte ihm nicht wenig Verdruss ein. Er sah den kleinen Knaben darauf an, ob derselbe nicht etwas täte, wofür er ihn abprügeln könnte, begnügte sich aber, da der kleine schlechterdings gar nichts tat, ihn zu ohrfeigen und ihm zu sagen, dass er es nicht wieder tun solle. »Zu Johannes«, begann Mr. Squeers wieder zu murmeln, »nahm ich 20 Jungen mit nach Hause. 10 Zwanziger macht 200 Pfund. Morgen früh um 8 Uhr reise ich ab und habe nur 3 erwischt. 3 mal 0 ist 0. 3 mal 2 ist 6. 60 Pfund. Was ist aus allen Buben geworden? Was ist den Eltern in den Sinn gefahren? Was heißt dies zum...« Hier nieste der kleine Knabe auf dem Koffer heftig. »Was war das? Was hast du gemacht, Schlingel?« fuhr ihn Squeers an. »Nichts, Sir«, antwortete der Kleine. »Wie nichts?« »Ich nieste, Sir«, versetzte der Knabe zitternd. »Du niestest. Warum sagtest du denn, dass du nichts getan hättest?« In Ermangelung einer besseren Antwort bohrte der Kleine die Knöchel in seine Augen und fing an zu weinen, wofür ihn Mr. Squeers mit einem Schlage auf die eine Wange vom Koffer hinunter und mit einem zweiten auf die andere auf denselben wieder hinaufschlug. »Wart nur, bis ich dich in Yorkshire habe, Patron«, sagte Mr. Squeers, »da sollst du den Rest bekommen. Willst du den Augenblick still sein oder nicht?« Der Kleine versprach es schluchzend und rieb sich die Wangen mit der auf Baumwolle gedruckten Bettlerpetition. »Dann tu es augenblicklich«, polterte Squeers. »Hast du gehört? Da die Worte von drohenden Gebärden begleitet waren, so tat der Kleine sein Möglichstes und bemühte sich mit dem Tuche, die Tränen zurückzuhalten. Und jetzt trat der Kellner ein und meldete Mr. Squeers einen Herrn, der ihn zu sprechen wünsche. »Führen Sie ihn herein, Richard«, erwiderte Squeers im freundlichsten Ton, flüsterte aber dem Knaben drohend zu: »Steck dein Tuch in die Tasche, du kleiner Bösewicht, oder ich schlage dich tot, sobald der Herr wieder fort ist.« Der Fremde trat ein, Squeers stellte sich, als sähe er ihn nicht, korrigierte beflissen eine Feder und erteilte seinem kleinen Zöglinge väterliche Ermahnungen. »Mein liebes Kind«, sagte er, »jedermann hat sein Päckchen zu tragen. Die Prüfung, welche du bei so jungen Jahren erfährst, ist allerdings sehr hart und du magst wohl weinen. Es ist natürlich, aber was ist es am Ende? Gar nichts, noch weniger als nichts. Du verlässest deine Angehörigen, wirst aber an mir einen Vater und in Mrs. Squeers eine Mutter wiederfinden, liebes Kind. Im reizenden Dörfchen Dotheboys bei Greta Bridge in Yorkshire, wo Knaben beköstigt, gekleidet, mit Büchern und allem Nötigen versehen werden.« Der Fremde hatte genug gehört, um sich zu überzeugen, dass er Mr. Squeers vor sich sah. Er trat zu ihm und redete ihn an. »Mr. Squeers, wenn ich nicht irre?« »Zu dienen, Sir?« erwiderte der Schulherr, ganz verwundert, einen Unbekannten vor sich zu sehen. »Der Herr, der in den Zeitungen angekündigt hat, in der Morgenpost, im Chronicle Herald und Advertiser, ich bin Squeers aus Dotheboys in Yorkshire. Sie kommen in Geschäften zu mir, Sir, ich sehe es an den lieben Kleinen. Was macht ihr denn, Herrlein?« Bei diesen Worten klopfte Mr. Squeers den beiden hohläugigen, hungerleiderischen kleinen Knaben, die der Fremde mitgebracht hatte, die Wangen und wartete auf weitere Mitteilungen. »Ich bin Öl- und Farbenhändler. Mein Name ist Snorleaf, Sir«, sagte der Fremde, »und ich wünsche Ihnen, meine beiden Knaben anzuvertrauen.« »Ich sollte es nicht selbst sagen, Sir, doch ich glaube nicht, dass Sie eine bessere Wahl treffen könnten.« »Ich denke, 20 Pfund jährlich, Mr. Squeers?« »Guineen«, entgegnete der Schulherr mit einem überredenden Lächeln. »Ich sollte meinen, nur Pfunde, Mr. Squeers, da ich Ihnen doch 2 Schüler bringe.« »Unmöglich«, rief Squeers mit einer Miene aus, als wenn ihm ein solcher Vorschlag noch nie gemacht wäre. »Doch lassen Sie mich sehen. Ich sollte meinen, wenn Sie doch 1 Pfund mehr oder weniger, soll unserem Übereinkommen nicht im Wege sein. Nur müssen Sie mich in Ihrer Bekanntschaft empfehlen, Sir, und mich dadurch schadlos halten.« »Sie essen nicht viel«, sagte Mr. Snorley. »Oh, das tut gar nichts zur Sache«, erwiderte Squeers, »in meinem Hause wird auf die Esslust der Knaben durchaus keine Rücksicht genommen.« Dies war vollkommen der Wahrheit gemäß. »Die gesundeste Kost, die man in Yorkshire nur haben kann«, fuhr Squeers fort, »die schönsten Lehren, die meine Frau nur einzuprägen vermag, mit einem Wort, was Knaben nur wünschen und im elterlichen Hause haben könnten. Es wird Ihnen an nichts mangeln. Ich wünsche vor allem, dass auf Ihre Sittlichkeit geachtet werde«, sagte Mr. Snorley. »Ich freue mich, Sie so reden zu hören«, entgegnete Squeers, sich in die Brust werfend. »Was Moral betrifft, da sind Sie vor die rechte Schmiede gekommen, Sir.« »Sie sind selbst ein moralischer Mann, Sir.« »Ich sollte es meinen, Mr. Snorley.« »Ich habe die Überzeugung, Sir. Ein Herr, auf dessen Zeugnis Sie verwiesen hatten, sagte mir, dass Sie sehr religiös wären.« »Ich meine allerdings, ein wenig Religion zu haben, Mr. Snorley.« »Ich glaube es gern, doch ich möchte Ihnen wohl ein paar Worte allein sagen.« »Ganz zu Befehl«, erwiderte Squeers mit einem greinenden Lächeln. Kinderchen, macht euch doch mit eurem neuen Schulkameraden bekannt. Das ist einer meiner Schüler, Sir Belling aus Taunton.« »Ei, so«, sagte Mr. Snowley und betrachtete den kleinen Buben vom Kopf bis zu Füßen, als wenn derselbe eine Rarität aus dem Naturreiche gewesen wäre. »Er geht morgen mit mir nach Dotheboys ab, Sir«, fuhr Squeers fort, »und der Koffer, auf welchem er sitzt, enthält sein Gepäck. Jeder meiner Kostschüler muss 2 Anzüge, 6 Hemden, 6 Paar Strümpfe, 2 Nachtmützen, 2 Taschentücher, 2 Paar Schuhe, 2 Hüte und ein Rasiermesser mitbringen.« »Ein Rasiermesser?« rief Mr. Snowley aus, als sie in einen anderen Verschlag gingen. »Wozu denn das?« »Zum Rasieren«, antwortete Squeers in einem langsamen, abgemessenen Tone. In den 2 Worten lag nicht viel, allein in der Art, wie sie gesprochen wurden, musste etwas die Aufmerksamkeit Erregendes liegen, denn der Schulherr und der Öl- und Farbenhändler sahen einander einige Augenblicke scharf an und lächelten darauf sehr bedeutsam. Snorley war ein wohlgenährter, plattnasiger Mann, trug dunkelfarbige Kleider und lange, schwarze Gamaschen, und in seinem Gesicht drückte sich große Heiligkeit und Zerknirschung aus, so dass sein Lächeln ohne ersichtliche Ursache umso bemerkenswerter erschien. »Bis zu welchem Alter behalten Sie denn die Knaben in Ihrer Anstalt?« fragte er endlich. »Gerade so lange, als Ihre Angehörigen das Kostgeld einschicken oder bis Sie davonlaufen«, antwortete Squeers. »Lassen Sie uns mit der Sprache rein herausgehen. Ich sehe, dass wir es ohne Gefährde tun können. Sind Ihre Knaben natürliche Kinder?« Snorley verneinte. »Ich dachte mir so etwas«, fuhr Squeers kaltblütig fort, »ich habe viele dergleichen. Der Knabe dort ist auch eins. Der Belling aus Taunton.« Squeers nickte und Squally betrachtete den Kleinen abermals, drehte sich mit einer Miene wieder um, als wenn er höchst verwundert wäre, bemerkt zu haben, dass der Knabe ziemlich ebenso aussah wie andere Knaben, und sagte, dass er es kaum geglaubt haben würde. »Es verhält sich in der Tat so«, entgegnete Squeers. »Doch um wieder auf Ihre Knaben zu kommen, Sie wollten doch mit mir reden.« »Freilich, die Sache ist, ich bin nicht Ihr Vater, sondern nur Ihr Stiefvater.« »Ah, so«, rief der Schulherr aus, »das erklärt sogleich alles. Ich wusste gar nicht, warum Sie zum Teufel nach Yorkshire spedieren wollten. Ich verstehe jetzt.« »Sie sehen also, ich habe die Mutter geheiratet«, fuhr Snorley fort. »Es ist kostspielig, Knaben im eigenen Hause zu erziehen. Sie besitzt etwas eigenes Vermögen, und da die Frauen so sehr töricht sind, Mr. Squeers, fürchtete ich, dass sie es an die Buben verschwenden möchte, was ihnen nur zu ihrem eigenen Unglück gereichen würde.« »Ich sehe schon«, fiel Squeers sich auf seinem Stuhle zurücklehnend und mit der Hand winkend ein. »Das alles hat nun den Wunsch bei mir erregt«, fuhr Snorley fort, »Sie in eine Kostschule weit genug von hier zu versetzen, in welcher keine Ferien gemacht werden, wo das unzweckmäßige, zweimalige Zuhausekommen im Jahre wegfällt, das den Fortschritten der Kinder so hinderlich ist und wo sie sich ein wenig durchschlagen müssen. Sie verstehen mich?« »Regelmäßige Bezahlung und keine Nachfragen«, sagte Squeers kopfnickend. »Ganz richtig, nur dass bei alledem streng auf Sittlichkeit gehalten wird.« »Natürlich«, sagte Squeers. »Es wird auch kein zu häufiges Nachhauseschreiben gestattet«, fuhr der Stiefvater stockend fort. »Meine Kostschüler dürfen nur einmal zu Weihnacht an ihre Angehörigen schreiben, um ihnen zu sagen, dass sie sich nie so wohl befunden hätten und hofften, dass man sie nicht abrufen würde.« Der Stiefvater rieb sich vergnügt die Hände. Squeers fuhr fort: Da wir also einander verstehen, so erlauben Sie mir, Sie zu fragen, ob Sie mich für höchst tugendhaft, exemplarisch und untadelig als Menschen und, sofern ich mich mit Kindererziehung befasse, für einen Mann halten, der wegen seiner makellosen Rechtschaffenheit, seiner edlen Denkart, seiner religiösen Grundsätze und seiner Tüchtigkeit das größte Vertrauen verdient? Der Stiefvater bejahte freudig und erwiderte des Schulmeisters Greinen. »Vielleicht haben Sie auch die Güte, sich dahin auszusprechen, wenn ich mich auf Ihr Zeugnis berufe?« »Mit dem größten Vergnügen.« »Prächtig«, sagte Squeers und nahm eine Feder zur Hand. »Das nenne ich ein Geschäft abmachen, so lieb ich's.« Nachdem er sich Snorleys Adresse notiert, hatte er das noch angenehmere Geschäft zu verrichten, einen Empfangschein über das Vierteljahreskostgeld für 2 Scholaren zu schreiben, womit er kaum fertig war, als die beiden Nickelbys dazutraten. Ralph erklärte, dass er ihn zu sprechen wünsche, und Squeers führte beide in den Verschlag am Kamine und nötigte sie zum Sitzen. »Dies ist mein Neffe, Sir, Nicholas Nickleby«, sagte Ralph. »Sie entsinnen sich vielleicht meiner?« »Ah, Sie bezahlten mir eine Zeit lang bei jedem meiner halbjährlichen Besuche in London eine kleine Rechnung, wenn ich nicht irre, Sir, für die Eltern eines Knabens namens Dawker, der unglücklicherweise zu Dotheboys Hall starb«, fiel Ralph ein. »Ich entsinne mich der Sache sehr wohl, Sir«, fuhr Squeers fort. »Meine Frau hatte den Knaben so lieb, als wenn er ihr eigenes Kind gewesen wäre, Sir, und wie aufmerksam er während seiner Krankheit behandelt wurde. Wir boten ihm jeden Abend und Morgen Tee und geröstete Brotschnitte. Er konnte freilich nichts genießen und hatte noch in der Nacht, in welcher er starb, ein Licht in seinem Zimmer. Und ich ließ ihm das beste Wörterbuch bringen, um seinen Kopf darauf zu legen. Und es gereuet mich auch durchaus nicht. Wie erfreulich ist es, dass wir uns das Zeugnis geben können, unsere Schuldigkeit bei ihm getan zu haben.« Ralph lächelte, als wenn er nichts weniger als zu lächeln beabsichtigte, und blickte umher. »Dies sind einige meiner Zöglinge, Sir«, fuhr Squeers fort, »und der Herr ist der Vater jener beider Knaben und gütig genug, mein Erziehungssystem fast zu sehr zu loben, dass ich in Dotheboys Hall bei Greta Bridge in Yorkshire«, »ich weiß das alles«, unterbrach ihn Ralph verdrießlich, »es steht in den Blättern.« »Ich freue mich, Sir«, fiel Snorley ein, »eine Gelegenheit zu haben, Sie zu versichern, was ich mit dem besten Gewissen tun kann, dass Mr. Squeers ein höchst tugendhafter, exemplarischer...« »Ich zweifle nicht daran, Sir«, unterbrach ihn Ralph. »Lassen Sie uns auf das Geschäft kommen, Mr. Squeers.« »Sie begegnen nur meinen Wünschen, Sir. Schieb kein Geschäft auf, ist die allererste Lektion, die ich meinen für den Handelsstand bestimmten Zöglingen einpräge. Mein liebes Kind, Master Belling, hab das ja immer im Gedächtnis, hörst du wohl?« Master Belling bejahte. »Kann er das Sprüchlein hersagen?« fragte Ralph. »Freilich«, erwiderte Squeers, »sag's einmal her.« »Schieb«, begann der Knabe. »Sehr gut«, bemerkte Squeers, »fahre fort.« »Schieb«, wiederholte Master Belling. Sehr gut«, sagte Squeers, »nur weiter.« »Kein G«, half Nicholas gutmütig ein. »Kein Geplauder auf«, vollendete Master Belling. »Schon gut, Master Belling«, sagte Squeers dem kleinen Sünder einen vernichtenden Blick zuwerfend. »Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ich werde seinerzeit schon ein wenig mit dir plaudern. Doch lassen Sie uns jetzt zu unserem Geschäft schreiten«, fiel Ralph ein. »Ich hoffe, dass wir uns bald einigen werden. Sie haben einrücken lassen, dass Sie einen tüchtigen Hilfslehrer suchten?« »Allerdings, Sir.« Und Sie suchen wirklich einen solchen? In der Tat. Hier ist er, mein Neffe Nikolas, der soeben die Schule verlassen, noch alles, was er gelernt im Kopfe und kein Geld in der Tasche hat, ist gerade der Mann, den Sie brauchen. Squeers schien das Ansuchen für einen so jungen Menschen nicht zu gefallen, und er bemerkte, dass der junge Herr ihm schwerlich konvenieren dürfte. »Ich weiß es besser«, entgegnete Ralph. »Sei ohne Sorgen, Nikolas. Du wirst binnen wenigen Tagen der Lehrer aller jungen Edelleute in Dothyboys Hall sein, wenn der Herr nicht eigensinniger ist, als ich ihn ansehe.« »Ich fürchte, Sir«, nahm Nikolas das Wort, »dass ich Ihnen nicht tauglich zu der Stelle erscheine, weil ich noch so jung und nicht Magister bin.« »Das Letztere ist allerdings ein Hindernis«, erwiderte Squeers mit feierlich bedenklicher Miene und in beträchtlicher Verwirrung wegen der ihm unerklärlichen Anspielung auf die jungen Edelleute seiner Kostschule. »Ich will Ihnen die Sache mit zwei Worten in das rechte Licht stellen«, sagte Ralph. »Haben Sie die Güte«, versetzte Squeers. »Dies ist ein Knabe, Bursch oder Bürschlein oder Jüngling oder wie Sie ihn nennen wollen, von ungefähr 18 oder 19 Jahren. Ich sehe es. Sein Vater ist tot, er ist mit der Welt vollkommen unbekannt, hat durchaus keine Mittel und bedarf einer Beschäftigung oder Anstellung irgendeiner Art. Ich empfehle ihn zu der Hilfslehrerstelle in Ihrer preiswürdigen Anstalt, indem ich dieselbe als die erste Sprosse seiner Glücksleiter betrachte, wenn er sie nur selbst dazu zu machen versteht. Leuchtet Ihnen das ein?« Squeers erwiderte, es müsse jedermann einleuchten, indem er das höhnische Lächeln nachahmte, mit welchem der alte Herr zu seinem Neffen hinüberblickte, und Nikolas erklärte mit Beeiferung, dass er es gleichfalls sehr wohl einsähe. »Sie bemerken, er sieht es gleichfalls ein«, fuhr Ralph ebenso kurz und trocken fort als zuvor, »sollte er in einer unglücklichen Laune die sich ihm darbietende goldene Gelegenheit verschmähen, bevor er sie vollkommen ausgenutzt hat, so erachte ich mich meiner Zusage entbunden, seine Mutter und Schwester zu unterstützen.« »Bedenken Sie, auf wie mancherlei Weise er Ihnen nützlich werden kann und ob er nicht jedenfalls auf einige Zeit für Ihre Zwecke weit tauglicher sein möchte als 20 Leute der Art, wie Sie sie unter gewöhnlichen Umständen bekommen oder anstellen würden. Sollte die Frage nicht der Erwägung wert sein?« »Freilich«, versetzte Squeers Ralph bedeutsames Kopfnicken erwidernd. »So erlauben Sie noch zwei Worte«, sagte Ralph. Die zwei Worte wurden geflüstert, und nach ein paar Minuten verkündigte Mr. Wackford Squeers, dass Mr. Nicholas Nickleby zum ersten Hilfslehrer in Dothyboys Hall ernannt wäre, und verfehlte nicht, dem jungen Manne zu sagen, dass er sein Glück der Empfehlung seines Oheims zu verdanken habe. Nikolas war überglücklich, drückte dem Oheim herzlich die Hände und hätte Squeers auf der Stelle umarmen mögen. »Er ist ein wunderlicher Kauz«, dachte Nikolas, »aber was tut das?« Pawson und Dr. Johnson waren auch wunderliche Käuze, und die Bücherwürmer sind es alle. »Morgen früh um 8 Uhr reisen wir ab«, sagte Squeers. »Sie müssen sich eine Viertelstunde vorher einstellen.« »Ich habe die Post für dich bezahlt«, grämelte Ralph. »Du hast also nichts zu tun, als dich warm anzukleiden.« Wie großmütig zeigte sich Ralph abermals. Nikolas war durch seine unerwartete Güte so überwältigt, dass er kaum Worte finden konnte, ihm zu danken, und er hatte in der Tat noch nicht halb genug gefunden, als er und der Oheim vom Schulherrn Abschied nahmen und fortgingen. »Ich werde morgen früh hier sein und zusehen, dass du glücklich abfährst«, sagte Ralph. »Stell dich ja bei Zeiten ein.« Verlassen Sie sich darauf, ich danke, Sir, und werde Ihnen Ihre Güte nie vergessen, erwiderte Nicholas. Wirst daran auch sehr wohltun. Roll dich aber jetzt nach Hause und packe ein, was du einzupacken hast. Meinst du wohl, auf deinem Heimwege Golden Square finden zu können? Warum nicht? Ich kann ja fragen. So bring meinem Schreiber diese Papiere und sag ihm, dass er warten möchte, bis ich zu Hause käme. Nicholas übernahm den Auftrag mit Freuden, sagte seinem würdigen Oheim ein zärtliches Lebewohl, wofür der warmherzige Ralph durch ein Knurren dankte und eilte davon, fand Golden Square und Knox öffnete ihm die Tür. »Was ist das?« fragte Knox auf das Paket in Nicholas' Hand hindeutend. »Papiere von meinem Onkel«, erwiderte Nicholas. »Ich soll Ihnen auch sagen, dass Sie die Güte haben möchten, zu warten, bis er nach Hause käme.« »Onkel«, rief Knox aus, »Mr. Nickleby.« »Reden Sie ein.« Ohne weiter ein Wort zu sagen, führte ihn Newman in sein enges Schreibgemach, drückte ihn auf einen Stuhl nieder, stieg auf seinen hohen Dreifuß, ließ die Arme am Leibe hinunterhängen und heftete wie von einem Observationstürmchen herab forschende Blicke auf Nicholas. »Ich werde keine Antwort bekommen«, unterbrach der Letztere das Stillschweigen. Newman antwortete nicht, sondern schlug die Arme unter und beugte den Kopf vornüber, um Nicholas' Antlitz aus noch größerer Nähe betrachten zu können. »Keine Antwort«, wiederholte Nicholas sehr laut, indem er glaubte, dass Newman Knox taub wäre. Newman setzte die Hände auf die Knie und blickte Nicholas ohne Aufhören forschend in das Gesicht. Dies Benehmen eines gänzlich Unbekannten war so auffallend und Knox' ganze Erscheinung so seltsam, dass Nicholas, der viel Sinn für das Lächerliche hatte, sich bei der Frage, ob Mr. Knox noch etwas zu bestellen habe, eines Lächelns nicht erwehren konnte. Knox schüttelte bedeutsam den Kopf, worauf Nicholas aufstand und sich bestens empfahl. Es war keine geringe Kraftanstrengung für Newman Knox, und niemand kann bis auf diesen Tag sagen, wie er es anfing, dass es ihm gelang, da ihm Nicholas ganz unbekannt war. Allein er atmete tief und sagte wirklich laut und ohne Unterbrechung, wenn der junge Herr nichts dagegen habe, es ihm zu sagen, so möchte er wohl wissen, was sein Onkel für ihn zu tun gedächte. Nicholas hatte nicht das Mindeste dagegen, sondern war im Gegenteil erfreut, eine Gelegenheit zu haben, sich über den Gegenstand auszusprechen, von welchem ihm das Herz voll war. Er setzte sich wieder, seine sanguinischen Erwartungen belebten seine Rede und er gab Knox eine glühende Schilderung der Ehren und Vorteile, die er von seiner Stelle an dem Sitze der Gelehrsamkeit Dorothy Boys Hall zu hoffen habe. »Aber was haben Sie, wird Ihnen unwohl?« unterbrach er plötzlich seinen Redefluss, denn Knox warf sich in die verwunderlichsten Stellungen, krümmte sich, reckte sich und zog an seinen Fingergelenken, dass sie wie Reisholz knisterten. Newman gab keine Antwort, sondern fuhr fort, die Achseln zu zucken, an seinen Fingergelenken zu zerren, schrecklich zu lächeln und auf eine greuliche Weise unverwandt auf nichts hinzublicken. Nicholas glaubte anfangs, der geheimnisvolle Mann habe einen Krampfanfall, entschied sich aber endlich für die Meinung, dass er betrunken sei und hielt es bei so bewandten Umständen für klug, sich eiligst zu entfernen. Er blickte zurück, als er die Haustür geöffnet hatte. Newman Knox gebärdete sich fortwährend wie zuvor, und das Knistern seiner Fingergelenke tönte noch lauter, als es vorher getönt hatte. Ende von Abschnitt 4, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 4. September 2024.